Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung veröffentlichten jüngst der Vorsitzende des ugandischen Nationalen Exekutivkomitees der Panafrikanischen Bewegung und der Leiter des Myanmarischen Homöopathie-Instituts Stellungnahmen. Darin würdigten sie den Präsidenten Kim Il-sung, der Korea zum starken sozialistischen Staat entwickelt, der in Politik, Wirtschaft und Landesverteidigung selbstständig ist und große Beiträge zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt geleistet hatte.